Ich bin am Rumpfrollen und lebe in einer prunkvollen Gegend. Du dagegen lebst am Bahnhof mit deinen Buschtrommelnägern. Kid, wenn ich nicht grad Gucci-Gürtel in Mailand shoppe, kann es sein, dass ich deine Kids im Notenviertel in Thailand poppe. Ich geh nur drauf, wenn ich über Decks drüber steppe und der sich dabei fühlt wie Wäsche auf meinem Bügelbrett. Kid, ich verticke Speed und Coke an Schulen, Weed und Dope und du Hure, siehst nur rot, weil du in einer Wohnung im vierten Stock im Rotlichtbezirk jobst mit Peitsche und Handschellen wie Großstadtrevier-Cops. Mach deine coole Session, sagt man dazu Schwulen treffen, während meine Tapes mir Absatz haben als Schuhgeschäfte. Wen nennst du möchte gern Terrorist? Komm in meine Hütte, du wirst durchlöchert von Ghetto-Kids. Und es macht ratatatata, ich segel mit nem Katamaran auf dem Panama-Kanal. Einfach so, weil ich es mir leisten kann als Rap-Gott und werfe nebenbei die Nutte Powerdecks per Laptop. Yeah.